Dunkelrot, es ist die Zeit, die letzten Früchte sind soweit. Voll schwerer Süße wie noch nie, ein Hauch nur und dann platzen sie. Die Arsenale sind gefüllt, die Herzenswünsche fast gestillt. Die Ziele sind längst ausgesucht, die Flüge alle schon gebucht. Die dürren Models drängeln sich um letzte Tickets auf dem Strich. Die Konsumenten lecken sich die Lippen und sie glauben nicht, dass irgendwas sich ändern soll. Es läuft doch eigentlich alles toll. Après nous, das gilt nicht mehr, nachher ist so wie vorher. In diesem Popsong der Saison hat manchmal ein Gewitterton. Ein Loser, der sich fürchtet jetzt, die Siegertreppchen sind gesetzt. Talkshow-Pfaffe, Schutzpatron, trainieren den Beruhigungston. Die haben nichts, erwarten gern, bis das die Zeiten besser wären. Die Spekulanten wetten das, nicht überläuft das volle Fass. Herr Ackermann drückt und probiert, ob die Verdauung funktioniert. So schwitzt und knistert's vor sich hin, was du verlierst, ist mein Gewinn. Sophie lächelt hinterher, sagt sie, ist alles herrlich leer. Der Klaps wieder mal entflohen, sucht sie den absoluten Ton. Im Kinderwagen gut versteckt, mit Dynamitstangen bedeckt. Das Büffelhorn, das wütend brüllt, weil sich die Welt in Schweigen hüllt. Damit man wieder mal vergisst, was letztes Mal geschehen ist. Ernte droht, jetzt ist die Zeit für alle Früchte weit und breit. Es gärt und tröpfelt überall, der Apfel klatscht und matscht im Fall. Spezialraumschiffe stehen bereit für die ganz einflussreichen Leute. Und auf dem Berge Ararat, die nachgebaute Arche hat, für ganz kostbare Tiere Platz, der Milliardäre Hund und Katz.